sexuelle Neigungen, hetero, Zusatz, aufgrund von einer Aussage und fehlendem Sex hat sie sich auf den Weg gemacht. Es ist regelmäßig komisch zu sehen, wie Rainers Charaktervariationen daraus bestehen, einfach nur die Größe des Protagonisten zu variieren und sonst alles gleich zu lassen. Ich habe die Steckbriefe vor dieser Lesung auch nicht gelesen, aber als ich gesehen habe, dass der Protagonist Schriftsteller ist, war sowieso klar, dass dieser auch Rainer heißt. Abschlusswort. Als ich etwa 29 war, sprach mich eine Frau beim Bäcker an. Während des Gesprächs meinte sie, dass ihr Mann sie nicht ausreichend befriedigen würde. Als ich scherzhaft meinte, na dann komm, wir gehen auf dem Klo ficken, stand sie auf und wir haben uns kurz etwas Spaß gegönnt. Zu mehr kam es allerdings nicht. Ich glaube, etwas Ähnliches hat Rainer mal im Discord erzählt. Wir sollten aber alle wissen, dass da ein riesiges Lü-Lü-Lü vorzusetzen ist. Ich glaube nämlich, dass die Chance, eine Mulle mit einem solchen Chubby-Fetisch zu treffen, relativ gering ist. Vor allem einfach so in der Bäckerei. Und dann ist sie auch noch so notgeil, dass sie sich von einem wildfremden Fettsack durchnudeln lässt und ihm erzählt, dass ihr Mann sie nicht mehr befriedigt. Wie auch immer, das soll es gewesen sein für heute. Ihr könnt mir ja gerne mal wieder eure Meinung zum Kapital in die Kommentare schreiben, die wird aber wahrscheinlich auch nicht anders ausfallen als bei jedem bisherigen Kapital. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, sayonara, matane.